Kundgabe 5836. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.12.1953. Urlicht von Ewigkeit strahlt Licht aus. Meines Lichtes Fülle soll euch überstrahlen, so ihr nur ungezweifelt an mich glaubt und ihr das Licht der ewigen Wahrheit von mir selbst entgegennehmen wollet. Denn von dem Urlicht geht jeder Lichtstrahl aus. Was aber nicht von mir ausgeht, ist kein Licht. Es verbreitet keine Helligkeit, sondern könnte nur blenden, um desto stärkere Dunkelheit zu hinterlassen. Ich aber, das Urlicht von Ewigkeit, will helles Licht entzünden in den Herzen der Menschen. Ich will, dass der Lichtstrahl sie als Wohltat berühre. Ich will, dass er ihren Weg erhelle, den sie noch auf Erden zu wandeln haben, auf dass sie ihn gehen ungefährdet und ohne sich zu verirren. Denn sie sollen das Ziel erreichen. Sie sollen zu mir finden. Sie sollen nach immer hellerem Licht verlangen, um endlich sich mit dem Urlicht von Ewigkeit zu verschmelzen und ewig selig zu sein. Denn Licht ist Leben. Licht ist Seligkeit. Licht ist Wahrheit. Licht ist Wissen um die tiefsten Zusammenhänge des Schöpfers mit seinem Geschöpf. Im Licht zu weilen ist ein göttlicher Zustand, den ihr Menschen alle erreichen sollet, weil dies eure Bestimmung ist von Anbeginn. Und so werdet ihr nun verstehen, dass nur die Verbindung mit mir, dem Urlicht, euch die Lichtdurchstrahlung sichert. Denn um etwas von mir Ausgehendes empfangen zu können, muss der Kontakt hergestellt werden mit mir. Also könnet ihr niemals zum Licht gelangen, solange ihr euch isoliert haltet von mir. Solange ihr nicht an mich glaubt, solange ihr selbst euch nicht öffnet als Gefäß, in das ich meine Licht- und Liebekraft ergießen kann. Und dieses ist euer eigener Wille, dass ihr euch öffnet, dass ihr euer Herz herrichtet zu einem solchen Gefäß, dass ihr es gestaltet zu einem Tempel, in dem ich, das ewige Licht selbst, gegenwärtig sein kann und nun euch von innen erleuchte, dass ich in euch ein Licht entzünden kann, das hell strahlet und jeden Winkel erleuchtet. Ihr sollet wieder zur Erkenntnis gelangen, die euch verloren ging durch euren einstigen Sündenfall. Und ihr gestaltet euer Herz zu einem Tempel Gottes, wenn ihr nur meine Gebote haltet, wenn ihr meine Gebote der Liebe erfüllet. Dann werdet ihr alles tun, was euch veredelt. Ihr werdet eure Herzen reinigen von unedlen Begehren, von Untugenden und Lastern aller Art. Ihr werdet sie säubern von allen Schlacken und ausschmücken mit den Tugenden der Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Sanftmut, Friedfertigkeit, Demut und Geduld. Ihr werdet nur immer wirken in Liebe und mich zu euch ziehen, weil meine Liebe nun eurer Liebe nicht mehr widerstehen kann. Und so ihr mich nun gewonnen habt, kann ich mein Licht in aller Fülle in euch einstrahlen. Und dann sind euch auch die Pforten zur ewigen Seligkeit erschlossen. Dann weilet ihr schon in meinem Reich. Auch wenn ihr noch auf Erden lebt und Licht durchstrahlt, gehet ihr hinüber in das geistige Reich. Und ihr werdet wissen um alles, was euch zuvor noch verborgen war, und ewig selig sein. Amen.